Erster, ich sah wieder die ganze Unterdrückung, die auf der Welt geschieht. Die Unterdrückten weinen, aber niemand tröstet sie, und ihre Unterdrücker üben Gewalt aus, ohne dass jemand ihnen hilft. Zweiter, deshalb hielt ich die Toten, die schon lange gestorben sind, für glücklicher als die Lebenden, die noch am Leben sind. Dritter, noch glücklicher als beide ist der, der noch nicht geboren wurde, weil er die schlechten Taten, die auf der Welt geschehen, nicht sehen musste. Vierter, ich sah auch, dass alle harte Arbeit und alles Können nur Neid zwischen den Menschen hervorruft, auch das ist sinnlos und wie das Jagen nach Wind. Fünfter, der Narr legt seine Hände in den Schoß, so dass er sich selbst schadet. Sechster, eine Handvoll Ruhe ist besser als zwei Hände voller Arbeit und das Jagen nach Wind. Siebter, ich sah noch etwas Sinnloses auf der Welt. Achter, ein Mensch ist allein, er hat weder Sohn noch Bruder, aber seine Arbeit hört nie auf und er kann nie genug Reichtum haben. Er fragt sich, für wen arbeite ich so hart und verzichte auf Gutes? Auch das ist sinnlos und eine traurige Anstrengung. Neunter, zwei sind besser dran als einer, weil sie einen guten Lohn für ihre Arbeit bekommen. Zehnter, denn wenn einer von ihnen fällt, kann der andere seinem Freund helfen, wieder aufzustehen. Aber schlimm ist es für den Einzelnen, wenn er fällt und niemand da ist, der ihm hilft. Elfter, ebenso wird es zwei Menschen warm, wenn sie zusammenliegen, aber wie kann es einem Einzelnen warm werden? Zwölfter, wenn jemand einen Einzelnen angreift, können zwei ihm widerstehen. Eine dreifache Schnur reißt nämlich nicht so leicht. Dreizehnter, ein junger Mann, der arm, aber klug ist, ist besser als ein alter, aber dummer König, der sich nicht mehr warnen lässt. 14. Denn dieser junge Mann kam aus dem Gefängnis, um König zu werden, obwohl er im Reich des Königs arm geboren wurde. 15. Ich sah, dass alle Menschen, die auf der Welt lebten, auf der Seite des jungen Mannes waren, der Nachfolger des Königs werden sollte. 16. Es gab unzählige Menschen, denen er vorstand. Trotzdem werden sich die späteren Generationen nicht über ihn freuen, denn auch das ist sinnlos und wie das Jagen nach Wind. 17. Sei vorsichtig, wenn du ins Haus Gottes gehst. Es ist besser, zu kommen, um zuzuhören, als wenn Narren Opfer bringen, denn sie sind unwissend und tun deshalb Böses.